Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, Krähennest hier, Bernd Pirat, heute von der Aufstellungsversammlung in Niedersachsen. Ich habe hier meinen ersten Gesprächspartner. Stell dich doch bitte mal ganz kurz vor für die Hörer. Ja, hi, ich bin Kevin Price. Ich bin Vorsitzender der Piratpartei Niedersachsen, jetzt seit dem Februar. Muss ich jetzt direkt einhaken. Kevin Price hört sich auch schon wieder so ein bisschen englisch an, wie euer McDavid, nee, wie hieß euer ehemaliger? McAllister. McAllister, so rum, ja genau. Gibt es da irgendwie Hintergründe? Ich nur so als Frage. Ja, tatsächlich. Und zwar, ich bin nicht nur Deutscher, sondern auch Amerikaner. Amerikaner, ja gut. Gut, aber da wollen wir nicht drüber sprechen. Das war jetzt reine private Neugierde. Aufstellungsversammlung. Fangen wir mit dem Weg hier an. Nach der Wahl habt ihr einen neuen Vorstand gewählt. Möchtest du von da bis zum heutigen Tag ein bisschen was über den Weg sagen, wie ihr euch da neu sortiert habt? Ja, zunächst mal haben wir neue Gesichter im Vorstand. Mhm. Es gab zuvor ganz viel Schimpfe, dass der Vorstand ganz übel und weiß nicht was war. Das meiste davon war Blödsinn. Der alte Vorstand war gut. Mhm. Jedoch haben diese 5 oder 10 lautstarken schimpfenden Leute halt noch weitere 20 oder 30 auf den Plan gerufen und es gab am Ende ein großes Trollgebärsche. Jetzt haben wir neue Gesichter und dann durch diese neuen Gesichter ist vieles schon viel besser geworden. Das ist sowas wie ein sich neu aufstellen. Mhm. Zwar ist der Vorstand nur ein dienstleistendes Servicegremium innerhalb der Partei, aber vieles wird dann eben doch einfach ihm zur Last gelegt. Ja gut, das sind halt die Leute, die entscheiden müssen und wenn dann Entscheidungen gefällt werden, ich sag mal, auch wenn sie nur organisatorische Art und Weise sind, jetzt wird es gerade ein bisschen lauter, kann das natürlich auch negativ ausgelegt werden oder wie siehst du das? Ja, na klar. Und wenn in Niedersachsen ganz früher mal eine Aufstellungsversammlung schiefgegangen ist, dann wird das dem Vorstand angelastet und das wohl auch zu Recht, selbst wenn der Vorstand es nicht direkt aktiv versaut hat, aber weil er vielleicht nicht sicher genug gestellt hat, dass es gut geht. Gut, dann hake ich genau da ein und sagst es gerade, sicherstellen, dass es gut geht. Ihr macht heute eine Listenaufstellung, das bedeutet, wir gehen auf die Bundestagswahl zu. Wie habt ihr euch dafür aufgestellt oder wie werdet ihr euch dafür aufstellen? Zunächst mal haben wir in Niedersachsen natürlich Lektionen gelernt. Mhm. Und natürlich rechnen wir damit, dass bei der Aufstellungsversammlung wie bei allen anderen Aufstellungsversammlungen und auch in anderen Parteien Anfechtungen kommen. Mhm. Unser Job ist es halt, dafür zu sorgen, dass diese Anfechtungen ohne Erfolg bleiben. Ja. Und wir haben da viel Mühe reingesteckt und ich gehe davon aus, dass wir heute eine ziemlich gute Bundestagsliste zusammenkriegen. Mhm. Gut, dazu frage ich dich am besten nachher noch, wenn die Liste steht, zum kleinen Statement, aber von hier aus ausgehend für den Wahlkampf, habt ihr da schon was geplant, irgendwelche Leute beauftragt oder kommt das jetzt erst nach der Aufstellungsversammlung? Nein, wir sind da natürlich schon in den Startlöchern, zwar ein bisschen später als andere Landesverbände, weil wir eben noch im Januar mit der Landtagswahl zu tun hatten. Aber natürlich, es gibt schon einen Wahlkampfkoordinator, das ist der Thomas Gerwert. Mhm. Und es gibt innerhalb des Vorstands zwei Mitglieder, die sich speziell mit dem Thema Wahlkampf befassen werden. Es gab schon Live-Treffen dieser Menschen und es gibt auch landesverbandsübergreifend bestimmte Kontakte, die sich gerade aufbauen. Mhm. Was ich damals im Wahlkampf hier gemerkt habe, ist, ihr seid natürlich ein noch viel größeres Flächenland als Nordrhein-Westfalen. Wir haben dann noch die große Ballung mit Ruhrgebiet und die anderen großen Städte. Das hat, zumindest so wie mir das zugetragen worden, dazu geführt, dass viele Bereiche nicht wirklich aktiv bespielt worden sind. Habt ihr da schon irgendein Konzept, wie ihr damit umgehen wollt in Zukunft? Das ist eine schwierige Frage. Es gibt auch nicht überall in Niedersachsen Untergliederungen. Mhm. Das liegt in einigen Regionen daran, dass dort tatsächlich sehr, sehr wenig Piraten sind. Mhm. In anderen Regionen ist es aber so, dass die Piraten dort sehr aktiv sind seit Jahren, aber keinen Kreisverband oder so haben möchten, weil sie es für überflüssig halten, was vollkommen okay ist. Klar. Gehört übrigens auch Gifhorn zu, wo wir uns jetzt gerade befinden. Leute motivieren. Gute Frage. Also ist eine große Aufgabe. Wir versuchen, alle Leute mitzunehmen. Ich sehe da direkt derzeit auch Rückenwind durch die Konkurrenz. Also uns wird Leistungsschutzrecht und Bestandsdatenaufkunft aufgetischt. Ja. Ich glaube, dass wir damit auch wieder einfach Piraten wieder aktivieren können. Abgesehen davon haben wir auf ein paar anderen Ebenen noch Dinge getan, nämlich unsere kommunalen Mandatsträger, das sind circa 60, stärker miteinander zu vernetzen und abgesehen davon machen wir einmal im Monat die Niedersachsen-interne Marina, in der die einzelnen Regionen miteinander vernetzt werden. Also diese Dinge, die sind noch nicht perfekt, aber wir sind derzeit im Aufbau. Mhm. Du sprachst gerade die kommunalpolitischen Piraten an, die in den Räten sitzen. Ich habe immer wieder jetzt in letzter Zeit auch Stimmen gehört, in Verbindung mit der Bundestagswahl, dass das alles einfach besser wäre, wenn wir schon den Unterbau hätten, also schon in jeder Kommune oder in den meisten Kommunen schon, ich sag mal, Leute in den Räten, um da die Arbeit vor Ort besser machen zu können. Wie schätzt du das ein? Ist das mit diesen 60 Leuten einfacher zu gestalten oder also ist es halt einfacher mit Kommunalleuten dann diese Wahl besser zu gestalten oder ist das nicht erforderlich für die Piraten? Wie meinst du? Ich halte es für äußerst sinnvoll, diese 60 oder circa 60 Mandatsträger stark mit einzubinden. Einige von ihnen sind auch gleichzeitig Bundestagskandidaten. Was jedoch derzeit deutlich gestärkt werden muss, ist die Zusammenarbeit dieser 60 Mandatsträger untereinander. Mhm. Zum Beispiel hat der eine in seinem Rat eine Transparenzsatzung beantragt, so muss der nächste sie dann nicht neu schreiben. Also wirklich einfach Austausch von Anträgen und Wissen und. Ja, genau. Es gab zwei Kommunalmandatsträger Mumbles jetzt in den letzten Wochen und es gibt ein Real-Life-Treffen, ich glaube im Juni war es angedacht, in Delmenhorst. Ich habe selber auch ohne ein kommunales Mandat zu haben, dort nach Zeitmöglichkeit mich in diese Mumble-Sitzung eingewählt und einen Riesenspaß gehabt, weil ich richtig hören konnte, was Piraten bewirken. So, das wird derzeit auch noch nicht groß genug an die Glocke gehängt. Aber es gibt tatsächlich handfeste und massive Erfolge in den Kommunalparlamenten, auch obwohl wir natürlich typischerweise keine Mehrheiten haben. Aber ist es klar zu merken, dass die Piraten dort was bewirken. Ich bin sehr froh, dass wir sie haben. Ja, also wir haben in Nordrhein-Westfalen noch nicht so viele Kommunalmandatsräte, aber durch die Fraktion halt und da hat sich auch schon was bewegt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Piraten in den Mandaten positiv wirken. Ist mein Empfinden. Für mich hört sich das jetzt so an, dass sich auch die Stimmung jetzt nicht eingetrübt hat bei euch so im Landesverband, sondern dass es wirklich schon mehr so eine Aufbruchstimmung ist. Ja, den Eindruck habe ich auch. Seit dem letzten Landesparteitag im Februar, in dem es Vorstandsneuwahlen gab, ist in der Tat eine Aufbruchsstimmung da. Shitstorms, Trollerei haben nachgelassen. Einige Parteimitglieder sind ausgetreten, andere neue sind dazugekommen. Es fühlt sich jetzt einfach anders an und ich glaube, Leute sind motiviert und auch zuversichtlich. Gut, wunderbar. Dann hoffe ich, dass hier heute eine gute Liste von euch aufgestellt wird und bedanke mich für das Gespräch. Jo, gerne. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.